Fußball ist ein herrlicher Sport und er ist von der Zielsetzung her so einfach definiert. Wir möchten ein Tor mehr schießen als unsere gegnerische Mannschaft und das bitteschön in den 90 Minuten in der Spielzeit, mit ein paar Minuten Nachspielzeit. Auch die darf man ja immer wiederum nützen, um ein finales Siegestor noch zu erzielen. Das ist fast schon eine smarte Zielformulierung. Es muss halt nur erreichbar sein. Aber auch das, glaube ich, ist im Fußball immer gegeben. Man geht mit dem Willen auf den Platz, um zu gewinnen. Also dieses eine Tor mehr zu schießen als die gegnerische Mannschaft. Und diese Form der Zielsetzung macht Fußball faszinierend und gleichzeitig als unheimlich gutes Beispiel für unseren beruflichen Alltag, insbesondere als Führungskraft. Nun, wie schaut es bei Ihnen im Unternehmen aus? Haben Sie so einfache Zielformulierungen für Ihre Mannschaft, für alle Ihre Teams, Ihre Führungskräfte, die Ihnen zugeteilt sind, damit Sie das weitergeben können? So nach der Methode, wir wollen in 90 Minuten mindestens ein Tor mehr schießen als die gegnerische Mannschaft? Oder haben Sie so Wortgewülste, wo man am Anfang des Satzes keine Ahnung mehr hat, was am Ende des Satzes oder gar der Absätze wirklich gemeint ist? Oder wo der Einzelne gar nicht dazu beitragen kann, weil er kein Gefühl hat? Im Fußball ist es einfach. Die Verteidiger müssen dafür Sorge tragen, dass keine Tore bekommen. Und die Stürmer, Mittelfeldspieler als unterstützendes Element, müssen schauen, dass sie dieses eine Tor mehr schießen. Paradebeispiel dafür immer italienische Mannschaften, die mit einem 1:0 einen 3-Punkte-Sieg feiern können und das Ziel damit deutlich erreicht haben. Herrlich, oder? Wenn es so einfache Ziele gibt. Und was machen so einfache Ziele mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Nun, solch einfache Ziele geben klare Orientierung. Im Fußball klingt das in dieser Metapher ja fast eigenwillig, nicht? Natürlich, das weiß jeder, wir müssen nach vorne stürmen, um vorne Tore zu schießen, müssen hinten verteidigen, um keine zu bekommen. So einfach ist es dort. Aber klare Ziele im Unternehmen geben auch diese Führungsrichtlinie, dass man weiß, was ist wichtig. Also nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, in einem Sales-Team geben Sie aus, wir möchten jedes Monat bei jedem Außendienstmitarbeiter, bei jedem Verkäufer, bei jeder Verkäuferin einen Neukunden mit einem Mindestumsatz von so und so viel Euro an Land ziehen. Dann gibt das klare Orientierung. Dann ist für alle klar, Neukunden sind das Thema und das jedes Monat. Also jedes Monat bedeutet damit diese 90 Minuten in unserem Fußballbeispiel. Und in diesen 90 Minuten müssen wir ein Tor schießen, also einen Kunden für uns gewinnen. Ob wir dann noch einen Mindestumsatz brauchen, das sei jetzt dahingestellt, wird aber meistens so gemacht. Ja, und die andere Seite? Wenn das mit den Zielen nicht so gut funktioniert? Wenn das mit dem einen Tor mehr schießen als die gegnerische Mannschaft oder in unserem Beispiel einen Neukunden pro Monat nicht so funktioniert, dann sieht man das am Fußballplatz immer sehr deutlich. Die Mannschaft weiß nicht wie. Es wird ein planloses Ballgeschiebe, meistens im Mittelfeld. Niemand hat eine zündende Idee. Niemand hat einen Spielzug einstudiert. Niemand kennt eine Freistoßvariante oder eine interessante Kombination nach einem Eckball. Das gibt es natürlich in Sales-Teams auch. Es genügt also nicht ganz, nur das Ziel auszugeben. Man muss der Mannschaft natürlich auch die Mittel zur Verfügung geben. Das heißt, Spielzüge eintrainieren, also Argumentationen zu sammeln. Das ein oder andere, was Freistöße und Eckbälle betrifft, also Standardsituationen. Also jeder Gebietsleiter, jeder Außendienstmitarbeiter muss ganz einfach Standardsituationen beherrschen. Wie die klassische Standardsituation schlechthin, das ist quasi der Eckball im Fußballjargon. Ihr Produkt ist leider zu teuer. Naja, dann werden wir keinen Neukunden gewinnen, wenn wir uns damit abfinden, dass wir aus einem Eckball kein Tor erzielen können. Sie merken schon, die Überbindung zum Fußball ist schon in der Startphase faszinierend. Es gibt aber natürlich auch Themen, die in diesen großen Komplex hineinpassen, die beim Fußball selten auftreten. Also es gibt kaum eine Mannschaft, die sich die Frage stellt, warum möchten wir gewinnen? Das ist im Fußball immanent vorhanden. Aber in manchen Sales-Teams, in manchen Firmen gibt es sehr wohl die Frage, warum sollten wir dieses Ziel erreichen? Was bringt es mir? Ich verstehe den Gesamtzusammenhang nicht. Ich möchte Erklärungen haben. Wenn dieses Warum oder noch viel besser formuliert, dieses Wozu strebe ich dieses Ziel an, nicht beantwortet ist, dann bleibt die Motivation extrinsisch. Das heißt, ich mache es entweder, um eine Prämie zu bekommen oder den Arbeitsplatz gesichert zu haben, nicht hinausgeschmissen zu werden oder beim nächsten Meeting nicht in der Liste der Außendienstmitarbeiter an letzter Stelle zu stehen. Und wir alle wissen, extrinsische Motivation ist erstens einmal kurzfristig und zweitens nicht wirklich ergiebig. Wie gesagt, im Fußball gibt es so etwas hoffentlich nie. Wozu sollten wir gewinnen? Obwohl es leider auch unrühmliche Matches bei Weltmeisterschaften gegeben hat, wo ein gewisses Ergebnis gereicht hat, um im Turnier weiterzukommen und es dann beim Ballgeschiebe geblieben ist. Das allerdings ist eine andere Geschichte. Gehen wir zurück zu einem tollen Fußballspiel. Der Stürmer, der Flügelstürmer bricht durch, er kämpft sich den Ball, mit dem Ball ist er sehr schnell unterwegs, er flankt zur Mitte, dort steht der Mittelstürmer, er nimmt den Ball an und schießt nicht. Er gibt noch einmal ab. Der nächste Spieler traut sich auch nicht zu schießen, gibt noch einmal ab und die Chance ist dahin. Also manchmal ist auch Angst ein Hindernis, nämlich Angst, etwas falsch zu machen. Wenn das in Ihrem Unternehmen auftritt, dann haben Sie auch bei der Zielformulierung, bei dem Druck, den Sie erzeugt haben, wahrscheinlich ein bisschen überreagiert. Also wenn ein Sales-Mitarbeiter vor einem potenziellen Neukunden plötzlich Angst bekommt, in der Abschlussphase, dann müssen Sie darauf Rücksicht nehmen. Wenn er sozusagen schlotternd vor dem potenziellen Kunden steht, aber die Unterschrift, den Zuschlag, den Handschlag niemals bekommt, immer guter Zweiter wird. Und wir wissen ja, der gute Zweite ist der erste Verlierer. Also auch hier aufpassen. Die Überbindung zum Fußball funktioniert hier. Denken Sie immer an die drei Stürmer, die vor dem fast leeren Tor stehen und den Ball nicht unterbringen. Also, es ist wichtig, in 90 Minuten ein Tor mehr zu schießen als die gegnerische Mannschaft, inklusive der allfälligen Nachspielzeit. So einfach sollten auch Ihre Ziele formuliert sein. Und dann trainieren Sie mit Ihrer Mannschaft Spielzüge, Standardsituationen, Eckbälle, Freistoßtricks und Sie werden erfolgreich sein. Wenn ich Ihnen dabei helfen kann, ist es mir eine große Freude. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal.